Ich habe mir hiermit den Zuspruch erschaffen. Ja, du musst kämpfen, um etwas mal wieder zu schaffen. Endlich habe ich es mal wieder geschafft. Ich werde heute angesprochen, ja nicht nur aus der Nachbarschaft. Lang ist es her, da habe ich mal angefangen. Oft genug musste ich um meine Stärken bangen. Habe zwischen euch einmal mal wieder Pausen gemacht. Denn mein Leben, es hat mich so oft fertig gemacht. Wusste leider oft nicht, höre ich auf oder mache ich weiter. Zu steil ist der Weg, ja auf der Erfolgsleiter. Du hörst dir andere an und denkst, sie haben es jetzt drauf. Du hörst dann dich und denkst, ich hab's nicht drauf. Aber die Stärke ist hier, einfach weiterzumachen. Die anderen liegen zu lassen und einfach drüber zu lachen. Nutze deine Stärke, Junge, bist ein Ghost Rider. Wirst du besser, bekommst du immer mehr Neider. Ich scheiß darauf, was andere über mich sagen. Denn ich gehe diesen Weg ja schon seit 4 Jahren. Mit sehr vielen Höhen und auch sehr vielen Tiefen. Doch eins steht fest, Rap wird mich nicht verlieren. Es ist meine Zeit, ich spüre den Hype. Es ist Dark Real Life. Ob allein oder auch mal wieder zu zweit. Es ist Dark Real Life. Bei anderen kommt der Neid, denn ich hab den Hype. Es ist Dark Real Life. Es ist meine Zeit, ja ich spüre den Hype. Es ist Dark Real Life. Ja, Dark Real Life, der Weg ist jetzt frei. Ich habe mich gefunden, ja es ist meine Zeit. Gehen immer entgegen, ich meine den Rap-Hype. Ein Album mit Geschichten, ja aus meinem Leben. Wie ich damit umgehe, um wieder hier zu stehen. Aufrecht hier zu stehen, um Positives zu sehen. Als was ich in Texten hier mal wieder rappe. Es sind Geschichten, die ich lebe und auch schätze. Ich möchte euch aus meinem grauen dunklen Leben, was ich erlebt habe und schätze, einfach wieder erzählen. Ihr könnt jetzt und hier für euch selber wählen. Höre ich diesen Künstler und auch seinen Liedern zu oder scheiß ich drauf und hab meine Ruhe. In jedem Lied hier steht Arbeit und Inspiration, Tipps und Umgang mit Lebenssituationen. Es ist alles die Wahrheit, doch einfach schafft der Klarheit. Es ist meine Zeit, ja ich spüre den Hype. Es ist Dark Real Life. Ob allein oder auch mal wieder zu zweit. Es ist Dark Real Life. Bei anderen kommt der Neid, denn ich habe den Hype. Es ist Dark Real Life. Es ist meine Zeit, ja ich spüre den Hype. Es ist Dark Real Life.